Unterdessen befahl Longo seinem Schwager erneut, die Namen der Entführer herauszurücken. Auch Cavone bearbeitete die Fiore. Schließlich gab er nach. Er benannte Nicolo Rotolo, einen Bäcker aus der Bedford Street, unweit der Wohnung der Longos, und die Brüder Zarcone aus Islip, Long Island. 15 Minuten später hatte der Detective Posten in der Nähe der Bäckereien von Longo und Rotolo aufgestellt und ließ beide Läden pausenlos beobachten. Andere gingen nach Islip und erfuhren, dass die Zarcones unbekannt verzogen waren. Die Polizei mietete sich gegenüber den beiden Bäckereien ein. Während der folgenden 48 Tage würde sie beide Geschäfte rund um die Uhr überwachen. Man entwickelte ein ausgeklügeltes System, um jeden zu überprüfen, der einen der Läden betrat oder sich in deren Nähe aufhielt. Alle wurden protokolliert. Verdächtige Personen, mit denen sie sich trafen, wurden beschattet. Die Black Hand war auf der Hut vor Verfolgern, weshalb Woods jeweils 4 Detectives zur Beschattung abstellte. Bemerkte ein Verdächtiger den ersten, ging dieser einfach weiter und wurde durch den zweiten abgelöst. Obendrein wechselten die Detectives jeden Tag die Tarnung. Sie verkleideten sich als Straßenbahnschaffner, Bauarbeiter, Chauffeure und Feuerwehrleute. Nie wurde ein Verdächtiger vom selben Team beschattet. Trafen 2 Verdächtige, die einzeln vor den Läden gesehen worden waren, später aufeinander, wurde das vermerkt. Man folgte ihnen durch die ganze Stadt und sogar bis nach Long Island und Westchester, nach Perth Amboy, New Jersey und Bridgeport, Connecticut. Betrat ein Verdächtiger ein Wohnhaus, kam wenig später ein Postbote, ein Lieferjunge oder ein Handwerker vorbei. In Wahrheit handelte es sich dabei um getarnte Detectives. Sträubte der Verdächtige sich, ein paar simple Fragen über das Haus zu beantworten, kam bald darauf ein zweiter Detective, diesmal verkleidet als Inspektor vom Gesundheitsamt. Unter dem Vorwand eines fiktiven Gaslecks ging der Inspektor durch sämtliche Zimmer, um sich zu vergewissern, dass Francesco nicht da war. 2 Wochen gingen vorüber, und Cavones Männer hatten inzwischen umfangreiche Informationen über Rotolos Kontakte und deren Bekannte gesammelt. Aus den Notizen der Überwachungsteams ergab sich etwas Auffälliges. 2 Männer, die von den Bäckereien aus verfolgt worden waren, hatten danach beide denselben anderen Laden betreten, nämlich das Lebensmittelgeschäft eines gewissen Francesco Macaluso in der 76th Street. Wie sich herausstellte, war Macaluso dem NYPD nicht unbekannt. Er war ein langjähriger Komplize von niemand Geringerem als Giuseppe Morello und Ignazio Lupo. Die beiden waren inzwischen der Fälscherei überführt worden, in dem Fall, der auch zum Cometo-Geständnis geführt hatte, und saßen im Bundesgefängnis in Atlanta ein. Doch Macaluso war nach Ansicht der Detectives noch immer kriminell aktiv. Man hatte ihn bereits bei anderen Entführungen verdächtigt, jedoch nie genügend Beweise für eine Verurteilung gefunden. Noch einmal wurde die Ermittlung ausgeweitet. Das NYPD mietete eine Wohnung gegenüber von Macalusos Laden und protokollierte jeden Besucher. Einige davon machten die Ermittler neugierig. Ein gewisser Antonio Siragossa war Polizei bekannt und Longo hatte mal mit ihm Geschäfte gemacht. Die ebenfalls Polizei bekannten Milone-Brüder wurden sowohl beim Laden als auch bei Siragossa gesichtet. Jedem wurde ein Überwachungsteam zugeteilt. Ein gewisser Nunzio Palladino trieb sich in Spelunken herum, die als Treffpunkte der Black Hand bekannt waren. Auch er wurde fortan rund um die Uhr beschattet.